Schlager. Schlager ist die einzige wahre deutsche Musik, die ihre eigene Identität hat. Weil Schlager ist einfach klasse. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Alles klar, hier auf dem Radar. Ich suchte dich und hab dich so lang vermisst. Alles klar, du bist wieder da. Ich fühl mich froh, wie auf dem Funkbüro. Du sagst, du musstest hier raus, die Freiheit einmal wieder. Was hier mir mit mir, jetzt geschieht nur wegen dir. Ich denk Tag und Nacht an dich, Mann, bist du verführerisch. Ganze Welt dreht sich im Kreis und das Feuer schmilzt das Eis. So halt ich das nicht mehr aus. Mein Herz springt, es muss jetzt raus. Sicherheit. Davon wurde die Ampel rot. Und ihr Lächeln traf mich mitten ins Gesicht. Und ich sagte mir, die Chance entgeht dir nicht. Der liebe Gott ist ganz. vor. Könnt mein Herz an dich verlieren, irgendwie ist passiert. Dabei hätte ich geschworen, dass mit dir und mit mir, das klappt nie. Ein Mädchen wie du, ein Mann wie ich, vielleicht geht das gut, vielleicht auch nicht. Die Nacht ist noch lang, das Leben kurz und wir beide träumen. Ein Mädchen wie du, ein Mann wie ich, was soll ich schon tun? Ich steh auf dich und mir war genug, noch nie genug. Ich geb es ja zu, mein Traum war schon immer ein Mädchen wie. Denn Wunder geschehen ab und zu. Und deine Berührung macht mir Mut. Ein Mädchen wie du, ein Mann wie ich. Vielleicht geht das gut, vielleicht auch nicht. Die Nacht ist noch lang, das Leben kurz und wir beide träumen. Ein Mädchen wie in meinem Leben. Irgendwie kam es mir so vor, als ich dich gesehen. Heimlich hab ich davon geträumt, dass es für uns ein ganzes Leben bleibt. Doch der Traum ging vorbei, mir blieb nur ein Bild von dir. Zeit. dass ich das übersteh. Vor mir dann Fax und die Worte, ich geh. Jetzt wo du fort bist, das schaff ich es doch. Ihr seht es ja, ich lebe noch. Hab keinen Eimer von Tränen geheult und durch ein Wunder mich selber geheilt. Hab mal geglaubt an das Ende der Welt und lach mich heut krank, weil kein Hund danach bellt. Das Ende der Welt, das gibt es nicht mehr. Und dass du jetzt fort bist, das juckt mich nicht mehr. Die Nächte alleine, die nehm ich in Kauf. Ich geh wieder tanzen und bin tierisch drauf. Das Ende der Welt, das ist ein Gerücht. Von Tränen alleine, da stirbt man noch nicht. Jetzt fang ich erst an. Ich fühle mich schon fast so wie ganz neu geboren. Spiel wieder Fußball, bin mächtig in Form. Komm mal im Herzen, das wäre verkehrt und nur einen Lacher noch wert. Der Himmel hoch über mir wird wieder blau. Wunden, die heilen, das merk ich genau. Einsamkeit ist doch kein Weltuntergang. Dafür schlaf ich sonntags jetzt doppelt so lang. Das Ende der Welt, das ist ein Gerücht. Von Tränen alleine, da stirbt man noch nicht. Du hast mir gezeigt, dass ich ohne dich kann. Ich bin nicht am Ende, jetzt fang ich erst an. Schönsten Lügen, du lässt so leicht dein Herz wegfliegen. Du, ich würde so gern fest mit dir zusammen sein. Doch wann willst du zu mir finden und wie kann ich dich an mich binden? Wie? Denn du hast ein wildes Blut, ungezähmt und frei. Sag wann. Denkst du denn nicht daran, könnte ich die Zeit Zeit noch einmal rückwärts drehen. Ich wär bereit. Du bist der Zauber in meinem Leben. Ohne dich hab ich verloren. Du bist die Sonne, ich bin die Erde. Und darum brauche ich dich. Ja, soll das alles schon gewesen sein? Wir fingen erst an. Nur du bist der Zauber. Schlägt dein Herz in dir entzündet. Es tut schon fast weh, so war es noch nie. möchte ich mein Gefühl in den Himmel schreien. Du bist mein schönster Gedanke. Ich gebe alles für dich. Dir will ich immer gehören. Du bist das Leben für mich. Du bist mein Hauptgewinn. Gehe ich zu Fuß Ist nicht ein